Worship. Ich begrüße als Gäste Judith Zehn, Universität der Künste, und Professor Axel Kufus, Professor für Design. Herr Kufus, Sie waren an der Bauhaus-Universität Weimar viele Jahre. Der Bauhaus, da denke ich so, muss für Designer das sein, was für die Ökonomen Harvard Business School ist. Kann man das so sagen? Also es gab ja in der Bauhaus-Tradition viele Brüche. Und Sie wissen ja, in Weimar mal gegründet, dann nach ein paar Jahren verjagt, dann nach Dessau gegangen, dort auch wieder verjagt, dann kurz in Berlin gewesen, ein kleines Gastspiel gegeben und dann im Endeffekt in alle Welt verteilt bis Chicago, New Bauhaus. Und als ich 93 nach Weimar berufen wurde, da hieß das Gebilde Hochschule für Architektur und Bauwesen. Zu DDR-Zeiten war diese Stätte, die eigentlich von Pfandefelde gebaut worden ist oder gegründet worden ist, war eigentlich nur auf Engineering. Dort wurden die ganzen Plattenbauten für den Ostteil der Welt entwickelt. War also Architektur und Engineering dominiert. Und Lucius Burkhardt, der ja, glaube ich, auch vielen bekannt ist, der war der Gründungsdekan der neuen Fakultät Gestaltung. Und als die Fakultät Gestaltung nach ein, zwei Jahren sich gefunden hatte, es war auch eine internationale Besetzung und freie Kunst, Produktdesign, visuelle Kommunikation und Theorie sehr eng zusammen in einem sehr interdisziplinären Gebilde, da hatte das so viel Fahrt aufgenommen, dass dann sozusagen ein Namenswechsel anlag, den wir allerdings gar nicht unbedingt wollten. Die Architekten wollten das. Weil ein Resultat war zum Beispiel, dass wir unglaublich viele Bewerbungen aus, vor allen Dingen aus China und Japan bekamen. Wir wollen wieder Dreiecke, Vierecke und Kreise malen. Also wir wurden sozusagen mit den alten Klischees des Bauhaus in Verbindung gebracht. Und da dauert es natürlich eine ganze Zeit, bis man sozusagen auch die zeitgemäßen Formen von Schule oder Hochschule soweit auch vom Markenbild, vom Branding her durchsetzen kann, dass man nicht immer wieder mit dem alten Bauhaus verglichen wird, obwohl ich gar nicht sagen will, dass sozusagen die Gründungsstätte der Moderne komplett veraltet ist. Aber wir waren natürlich weniger dogmatisch und sicherlich ist es auch so, dass man so eine Periode, wie die damals im Bauhaus war, nämlich dass man wirklich sozusagen die Avantgarde der damaligen Kunst, Architektur und Designszene zusammenholen kann an einen Ort, so was heute so, glaube ich, gar nicht mehr gelingen kann. Ja, springen wir mal mitten in unser Thema. Es geht ja um Entrepreneurship und man wird Sie fragen, was hat das mit einem Designprofessor zu tun? Ich komme ja auch völlig von außen, bin Ökonom. Mir hat immer so ein Satz eingeleuchtet, Form follows function, also was ich übersetze, so in Entrepreneurship, von der Funktion ausgehen und sich nicht von der Konvention beeindrucken lassen. Kann man sagen, das könnte etwas Gemeinsames sein zwischen Design und Entrepreneurship? Das kommt drauf an, wenn Sie jetzt nochmal, also Form follows function, der Funktionsbegriff selbst ist natürlich die Frage, wie weit man den fasst. Es gibt ja nicht nur das Funktionieren sozusagen, das mechanische Funktionieren, sondern da geht es ja sehr stark auch um die Beziehung zwischen, wenn man jetzt von Objekten, Geräten, Produkten spricht, um die Beziehung zwischen Mensch und Objekt. Und die sind ja sehr, sehr vielfältig. Die Produkte haben ja auch Verhalten oder veranlassen einen zu einem bestimmten Verhalten. Es gibt auch sehr viele emotionale Funktionen, die heute auch sehr stark auf Produkte oder Produkte so gestaltet werden, dass sie sozusagen emotionale Funktionen entwickeln oder provozieren. Und das gibt also eine riesen Bandbreite von Funktionen. Sicherlich hat das immer mit Formen zu tun, aber in diesem engen Begriff verwenden wir das eigentlich so nicht mehr, zumindest nicht als Dogma. Sicherlich taucht es sehr, sehr häufig auf, wenn Sie das jetzt mit Entrepreneurship in Verbindung bringen. Also Design und Entrepreneurship, so wie wir heute den Designerberuf verstehen und ihn auch versuchen, an der Hochschule zu thematisieren oder mit weiterzuentwickeln, ist der Designer eigentlich weniger ein Dienstleister oder ein jemand, der sozusagen zum Beispiel als Angestellter in den Betrieben arbeitet. Das ist ja viel weniger der Fall. Es sind oft eher nomadisch arbeitende Menschen, die natürlich irgendwo ihr Büro oder ihr Studio haben, aber dann doch immer sehr viel unterwegs sind mit Firmen arbeiten oder mit Kontexten arbeiten. Und der, ich verbinde mit Design häufig das Verknüpfen. Das Verknüpfen von Potenzialen, ob das jetzt bei einem Gerät oder Produkt ist, wo es ja auch darum geht, Funktionen miteinander zu verknüpfen, sie auf den Punkt zu bringen, sie also so zu konzentrieren, dass das da drin beinhaltet ist. Oder eben auch das Verknüpfen von Menschen oder von Unternehmen miteinander. Das ist ein gutes Stichwort, würde ich gerne aufgreifen wollen. Wir haben ja das Problem beim Entrepreneurship, dass nicht althergebrachte Vorstellung ist. Es gibt ein Patent und das muss man nur umsetzen. Und dann stellt man jemanden ein, der ist dann Transferbeamter an der Universität und der soll jetzt mal gefälligst dieses Patent dann ausschlachten und irgendwie mit in den Markt bringen, am besten mit einem Kaufmann, das geht dann. Also das Patent plus ein Kaufmann macht, würden wir sagen, ein marktfähiges Produkt. Großes Fragezeichen, ob das klappt. Früher klappte das, da war da oft Techniker und Kaufmann Erfolgsmodell, so vor 100, 150 Jahren. Heute glaube ich das nicht mehr. Etwas, die Brücke, wie Sie sagen, die Brücke zu bilden zwischen einer Idee, sage ich es mal, es kann ein Design sein, und dem Markt ist ja mehr als dann einen Kaufmann einzustellen. Würden Sie überhaupt einen Kaufmann einstellen? Doch wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, mit Kaufleuten zusammenzuarbeiten, die also von der Seite her sozusagen ein Know-how oder auch eine unternehmerische, sagen wir mal, Potenzial mitbringen, das lohnt sich sicherlich häufig. Denn oft genug kenne ich das, dass Designer von ihrer Persönlichkeit her dann doch sehr, sehr vorsichtig sind in dem, wie sie sozusagen ihre eigenen Entwürfe in die Welt bringen. Denn da steckt ja oft bei einer Autorenschaft irgendwie eine gewisse, ich weiß nicht, ob es eine Bescheidenheit ist oder vielleicht auch eine Infragestellung dessen, das erlebt man ja oft. Und dann die Kombination, sagen wir mal, nur selten ist es in einer Person wirklich vereinigt, dass jemand entwerfen, entwickeln kann, auch experimentieren kann und es gleichzeitig blendend verkaufen kann. Er muss natürlich seine Ideen verkaufen, aber oft sozusagen bei dem Produkt hakt das etwas. Von daher glaube ich, dass es dort sehr interessante Kooperationen gibt. Also Arbeitsteilung. Ich weiß nicht, ob es eine Arbeitsteilung ist, aber es ist bei einer Band, würden Sie das als Arbeitsteilung beschreiben, wenn der eine den Bass spielt und der andere das Klavier und das Schlagzeug. Ich weiß nicht, ob es eine Arbeitsteilung ist. Es geht eher darum, die Synergien herauszufinden und die richtigen Kombinationen oder die sinnvollen Kombinationen, Kooperationen zu finden. Und was ich noch sagen wollte, der Designer, also da hat sich sicherlich auch das Bild, das Berufsbild ist in einem stetigen Wandel, nicht nur wegen der Tools sozusagen, mit denen man entwirft und für die man etwas entwirft, sondern auch das Autorendesign, also wo sozusagen ein Designer hinter dem Entwurf steht, wo es kein No-Name oder anonymes oder Werksdesign ist, sondern wo der Autor etwas auf die Welt bringt, mit Hilfe vielleicht einer Produktionsstätte oder auch alleine, der sich dann die sucht und versucht, das darüber zu entwickeln und zu vermarkten, hat also dort eine andere Position. Wir machen ja im Studium, lehren wir nicht eigentlich sozusagen die ganzen klassischen Lehrinhalte, wie denn Design funktioniert, sondern wir machen das Learning by Doing, indem wir eben eigentlich einen reinen Projektunterricht veranstalten und indem wir dort sozusagen die lernen, wie man lernt, wie man sich Wissen verschafft, wie man Experten hinzuzieht, weil man ja sicherlich nicht alles selber kann, dafür ist das Feld viel zu breit. Und ein Projekt verstehen wir eigentlich schon als ein kleines Unternehmen. Nur die Hochschulen müssen lernen, also wir an unserer Hochschule müssen lernen, dass es nicht mit dem Semester dann klassischerweise zu Ende ist und man sagt so, das liegt jetzt in der Schublade oder so, das geben wir jetzt ab, sondern wir versuchen eigentlich Formate zu entwickeln, die darüber hinausgehen. Das heißt potenziell stark oder Entwürfe, die ein gewisses Potenzial haben, dann nach ihrer Verwertbarkeit zu betrachten. Und da geht es sicherlich, ist das Vermarkten, dieses Produkt auf den Markt zu bringen, sicherlich nur ein Aspekt des Ganzen. Denn oft genug entstehen ja auch, wir heißen auch Institut für Produkt- und Prozessgestaltung, entstehen ja auch Prozesse oder Methoden innerhalb dieser Entwurfsprozesse, die dann einfach auch noch andere Verwertungen nach sich ziehen, als jetzt nur, dass das nur um ein einzelnes Produkt oder um eine einzelne Produktidee geht. Wir haben uns ja kennengelernt, Sie hatten mich eingeladen in Ihren Designreaktor und ich dachte etwas um Gottes Willen, was habe ich mit Design und Reaktor zu tun? Das haben Sie beide organisiert und ich habe verstanden, das ist so ein Brückebilden zwischen der Designfakultät, also Ihrer Hochschule und mittelständischen Unternehmen, die waren da eingeladen und haben da alle ausgestellt und haben mit ihren Studenten was zusammen gemacht. Aber vielleicht ist es besser, wenn Sie erklären, was die Idee des Designreaktors war. Also Reaktor hört sich natürlich erstmal gefährlich an, geht es ja auch um ein bestimmtes Risiko. Es geht darum, Potenziale miteinander zu verknüpfen und sozusagen unser erster Kontext, den wir ausgesucht haben, waren klein- und mittelständische Betriebe in Berlin. Und zwar eher welche, die analog arbeiten, also seien es Handwerksbetriebe, ob das jetzt ein Seifenhersteller ist oder ein Nanotechnologe oder ein Autotuner oder ein also Kunsthaarhersteller, also teilweise ein, zwei Mann Betriebe, teilweise 20, 30 Leute Betriebe. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht, wie das im klassischen Designprozess oft der Fall ist, für euch jetzt etwas entwickeln, für euren Betrieb, der darauf zugeschnitten ist, entweder eine Line-Extension oder eine Innovation innerhalb eurer Produktpalette, eine Ausweitung oder was immer, sondern wir wollen mit euch entwickeln. Das heißt, wir gründen zusammen ein temporäres Labor, indem wir eure Ressourcen und euer Know-how, eure Verfahren, eure Maschinen, Materialien miteinander in Verbindung bringen. Was ja klassischerweise ist im Handwerk, steht es mit beiden Beinen, Standbeinen sozusagen, steht es in seinem Betrieb und arbeitet da eigentlich eher linear. Das Spielbein ist viel weniger entwickelt. Ja. Und wenn wir jetzt als Hochschule in der Lage sind, ein Spielfeld aufzubauen, in dem die einzelnen Betriebe die Möglichkeit haben, ihr Spielbein dort auch in Bewegung zu bringen und gegenseitig oder miteinander zu spielen, dann könnte daraus in interessante Ergebnisse kommen. Auch wenn wir eine Art von Crossover veranstalten, nämlich die Materialien, Know-hows miteinander in Verbindung bringen, so dass wir sagen, wir haben keine festen Produkte jetzt vor Augen, die wir entwickeln wollen, sondern wir gucken mal, was sich machen lässt. Wir experimentieren. Und also wie das Kochen aus, man geht nachts an den Kühlschrank und guckt mal, was da drin ist und brutzelt sich daraus etwas, sag ich mal fast banal gesagt, haben wir versucht, die Sachen in Verbindung zu bringen. Und daraus sind sehr, sehr interessante Ergebnisse entstanden. Also von dem Verfahren her selbst, ganz konkret, die Designer können ja relativ schnell etwas visualisieren, schnell ein Modell bauen. Und wir haben auch versucht, diesen Prozess so zu begleiten, dass wir gesagt haben, nicht die einzelne Idee, wenn sie da schon liegt oder skizziert ist, die ist dann jetzt von jetzt an geschützt, sondern wir haben versucht, auch kollaborativ zu entwerfen, das heißt auch kooperative Autorenschaften. Also wenn dort einer eine Idee hat, dann darf der andere die klauen und weiterentwickeln. Wir haben dafür eine Erfindungshistory gemacht, also eine Geschichte, einen Ablauf der Erfindungen, sodass wir nachschauen können, an welcher Stelle verzweigt sich denn da eigentlich etwas und was bringt der Betrieb dazu oder noch ein anderer Betrieb. Wir hatten also sozusagen freie Radikale, um das Potenzial einfach zu erweitern. Und dann haben wir auch den Studiengang Gesellschaft, Wirtschaftskommunikation, Marketing-Leute mit eingeladen, schon in den ganz frühen Phasen der Entwurfsprozesse mit dabei zu sein, mit in den Brainstormings, in den Workshops und die Produkte mal auf ihre Weise zu sehen. Das heißt, wir haben versucht, sie unter ganz vielen Aspekten zu sehen. Und das, was Sie gerade sagten, da gibt es ein Patent, also eine Erfindung, und jetzt gibt man das irgendeinem Patentanwalt und irgendeinem Verwerter, ja, und der schaut dann sozusagen genau in die Richtung, aus der das kam, schaut er nur noch ein Stückchen weiter, der zieht die Linie sozusagen weiter. Da denken wir, das muss man ganz anders anreichern. Ja. Das heißt, man muss dann eigentlich nochmal Erfindungsprozesse provozieren, um dieses Potenzial wirklich auch in die verschiedensten Richtungen auszuloten. Das wird in meinen Worten heißen, ein Businessmodell ausarbeiten, daran arbeiten und dieses Verbindungsstück zwischen dem Patent und dem Markt, der ja anders funktioniert als eine technische Disziplin, ja, diese Verbindung herzustellen. Ja. Jetzt würde ich gerne einen Sprung machen. Judith Zeng, Sie sind Mitarbeiter in diesem Designreaktor. Ich erinnere mich, Sie waren vor vielen Jahren in einer Lehrveranstaltung, die ich an der Universität der Künste gemacht habe. Da ging es um Wasserhyazinthen. Was mir aus der Sache damals noch in Erinnerung ist, ich dachte, wunderbar, jetzt haben wir eine Grundlage, da was zusammen zu machen. Da waren Sie und Ihre Leute schon wieder beim nächsten Projekt. Also Stichwort so dieses nomadische Dasein. Er ist Hochschullehrer und ich mit einer doch relativ gesicherten und privilegierten Ausstattung. Sie sind ja und Ihre Kollegen, Kolleginnen auch eher so nomadische Figuren, springen so von einem Projekt zum anderen. mal hässlich gefragt, geht das nicht ein bisschen zu Lasten der Substanz dieser Projekte oder auch der Lebensqualität, wenn man immer so ganz rasch sich in was Neues einarbeiten muss? Das kommt sicherlich auf die Perspektive drauf an und auch die Tagesform, je nachdem, wann man das gefragt wird. Aber ich denke, es hat beides. Also es hat sowohl die Gefahr, dass man tatsächlich an keiner Sache kontinuierlich arbeiten kann und immer springen muss und wirklich unterschiedlichste Bedingungen und auch unterschiedliche Kunden oder unterschiedliche Kontexte, Anforderungen miteinander balancieren muss, was natürlich schon auch viel Stress bedeuten kann. Auf der anderen Seite hat man tatsächlich auch die Möglichkeit, in unterschiedlichen Projekten auch unterschiedliche, also die Qualitäten von unterschiedlichen Kontexten kennenzulernen und darin zu arbeiten und die auch von einem Projekt in das andere zu transferieren. Und das sehe ich eigentlich als den großen Vorteil, der auch den ich sehr spannend finde und warum ich das auch so betreibe oder der es auch, glaube ich, vielen Leuten ermöglicht, auch so zu leben, auch wenn es genauso eine Herausforderung ist, genau dafür eine Form zu entwickeln. Also es ist ein Lernprozess, wo jedes Projekt so ein bisschen mehr bringt in der Form, dass man sozusagen immer qualifizierter wird und es ist nicht so ein Springen von einem Stuhl in den anderen, kann man so sagen. Also Sie sagen, da entsteht was, obwohl es so hektisch ist, das ist ein Lernprozess, der Ihnen dann ermöglicht, immer bessere Projekte und vielleicht auch immer bessere Unternehmen zu gründen. Ja, es ist vielleicht auch die Frage, was immer besser ist. Also ob immer besser tatsächlich bedeutet, irgendwie kontinuierlich etwas aufzubauen und es dann größer wird und wächst, sondern glaube ich, in dem Falle bietet es wirklich die Möglichkeit, in bestimmte Kontexte reinzuspringen und vielleicht auch, es hat auch was damit zu tun, wie man sich selbst versteht. Also wenn man sagt, man geht in bestimmte Kontexte rein für eine bestimmte Zeit und setzt Impulse oder setzt bestimmte Richtungen an oder Strategien, entwickelt bestimmte Strategien und braucht dann aber ab bestimmten Punkten eben auch Partner. Also das, was wir ja auch diskutiert haben und was wir auch versucht haben, im Designreaktor relativ nah aneinander zu entwickeln, dass man Leute zusammenbringt, die unterschiedliche Kompetenzen und auch Interessen haben, die einen etwas anzustoßen, aber auch andere drin zu haben, die wirklich diesen sportlichen Ehrgeiz haben, zum Beispiel etwas auf den Markt zu bringen. Und ich glaube, das ist, hat eher was mit einem Selbstverständnis auch der Profession oder dessen, was man in so ein Team auch einbringen kann, zu tun. Dieser Designreaktor hat ja was stark Unternehmerisches. Also was ich denken würde, Entrepreneurship im Sinne von kreativ-kulturell, also eine Dimension, die nicht Buchhaltung und jetzt unmittelbares Vermarkten ist. Was haben Sie aus dem Projekt gelernt? Was würden Sie uns sozusagen da mitgeben können? Also ich glaube, viele, viele Sachen. Also eine Sache, die mir so einfällt, auch nochmal, wo wir über den Strukturen sind. Ich glaube, etwas, was wir gelernt haben und was für uns selber spannend war während des ganzen Prozesses, ist, dass es eine sehr große Qualität war, eine relativ minimale Struktur auszuhalten. Also wir haben gesagt, es gibt diese Plattform, Designreaktor, dieses Gefäß, wo wir alle möglichen Leute einladen und zusammenbringen. Und gleichzeitig haben wir das Projekt so schnell gestartet, also wir hatten eigentlich keinen Planungsvorlauf, wenn man das mal so sagen darf, sodass wir wirklich ziemlich spekulativ da reingegangen sind und wirklich Echtzeitplanung machen mussten. Was auch natürlich was spannend ist, wie macht man sowas? Man rennt immer so ein bisschen hinterher, aber auf der anderen Seite ist man total nah am Geschehen und man kann wirklich reagieren auf Impulse, die reinkommen, jetzt zum Beispiel durch irgendwie andere Disziplinen, Gesellschafts-Wirtschaftskommunikation, die plötzlich einen ganz anderen Impuls setzen und dadurch entwickelt sich das Projekt wirklich beim Machen und das ist eine Qualität, die ich sehr spannend fand, auszuprobieren und ich glaube, das hat sehr viel Potenzial, also dass wirklich die Form aus der Bewegung oder aus dem Laufen entsteht und nicht so sehr eine Institution, eine Struktur, etwas Festes, was einen Plan vorgibt. Ja. Was hat für Ihre Studenten was gebracht und für Sie, wie war es denn für diese mittelständischen Unternehmer, so mal ehrliche Reaktion, waren die zufrieden, haben die geklagt? Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, es waren ja 52 Unternehmen, die daran beteiligt waren und es gab, also am Anfang waren eigentlich alle recht positiv und wollten dabei sein, dann gibt es natürlich immer diejenigen, die dann in dem Moment, wo sie selber etwas machen sollen, plötzlich nicht mehr so interessiert sind, aber es gibt auch viele, die eingestiegen sind, die mitentwickelt haben. Wir hatten dann zum Beispiel eine Lampenschirmherstellerin, die selbst schlaflose Nächte hatte, um dann bei dem Produkt mitzuentwickeln und am nächsten Tag ankam und sagt, ich habe jetzt die Idee. Und also ich glaube, das war wirklich relativ vielfältig und ein erster Impuls zu gucken, wie können überhaupt solche Kooperationen funktionieren, weil sind ja auch ganz unterschiedliche Milieus, die da aufeinander getroffen sind. Also einerseits die Kreativen und die sehr stark im Tagesgeschäft drinstecken und dann nochmal Studenten und Professionelle und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist etwas, was sich ganz unterschiedlich eingependelt hat. Ich glaube, wir denken da auch an ich sag mal, mittel- bis langfristige Wirkungen. Eigentlich eine Idee, die da so ganz hintersteht, ist ja, die Kreativwirtschaft Creative Industries in Berlin ziemlich gehypt, sage ich mal so, mit den Analogen in Verbindung zu bringen. Einerseits von deren Seite aus einfach die Ressourcen mit nutzen zu können und mitspielen zu können, und auf der anderen Seite, dass die Analogen, die Klassischen, eigentlich von ihrem Milieu aus möglicherweise auch etwas lernen können von den Prozessen in der Kreativwirtschaft, zum Beispiel sozusagen das Vernetzen. Das ist ja etwas, was im Handwerk eigentlich eher nur in den Innungen passiert. Das ist dann ja fast eher wie Verfilzen, sage ich mal so. Aber das Networking ist natürlich auch so, wenn ich jetzt sozusagen Betrieb habe mit Maschinen und die wollen bedient werden und die sollen was ausspucken und so weiter, habe ich natürlich ein vollkommen anderes Verhältnis dazu. Aber allein vom Denken her, dass nicht immer alle Prozesse, die in einer Handwerksstruktur, ich komme selber aus einer, deswegen kann ich da auch so ein bisschen beurteilen, wie das da funktioniert. Das heißt also, man ist der Meister und die Aufträge sind sozusagen immer komplett und man liefert das komplett ab. In der Vernetzungsstruktur würde das eher anders sein, dass man vielleicht auch nur mal Zulieferer ist, dass man vielleicht auch nur mal Ratgeber ist, dass man also die verschiedensten Funktionen ausüben kann und eben möglicherweise auch Mitentwickler. Denn in dem Handwerksbetrieb, der steht ja eigentlich im Labor. Das ist ja nur die Kopfbewegung, die die Werkstatt dazu machen kann. Aber das Tagesgeschäft lässt keine Zeit dazu. Und dazu mehr Mut zu haben und dazu auch die Möglichkeiten zu haben, das ist ja auch eine Strategieentwicklung. Und natürlich ist es oft so, dass ein Handwerkerei dann nicht über einen Vertrieb verfügt. Also der muss eigentlich networken, wenn er auch zum Beispiel in der Lage ist, eigene Produkte zu entwickeln. Kann er nicht gleichzeitig oder meistens nicht im Vertrieb mit aufbauen. Aber wenn er sozusagen dort in Verbünden oder in Netzwerken tätig ist, ist es möglicherweise viel einfacher. Jetzt konnten wir in diesen 4-5 Monaten Designreaktor ja sowas nicht alles aufbauen. Das soll ja auch noch Folgen haben. Aber wir wollten jetzt erstmal zeigen, was ist da überhaupt für ein Potenzial drin? Können die überhaupt miteinander? Kriegt man da was raus? Ja. Oder ist das nur Schnickschnack? Stichwort Creative Industries. Es gibt ein Buch von einem Historiker, der sagt, zur Zeit der Medicis, diese Zusammenballung in einer Stadt wie Mailand von einerseits Kaufleuten, die reich geworden waren und die viel für Kunst übrig hatten, auch unmittelbar als Geld übrig hatten für Kunst, und die Künstler selber mit diesen Kaufleuten zusammen hat eine Dimension geschaffen, eine Atmosphäre geschaffen, wo sehr viel auch kaufmännische Kreativität entstand. Also das moderne Kreditwesen, kann man sagen, der Scheckwechsel und solche Sachen, sind zur Zeit der Medicis erfunden worden. Früher ist man mit Goldbahn durchs Land gefahren, was ein ziemliches Abenteuer war, und später fuhr man mit einem Stück Papier durchs Land, und selbst wenn das jemand sich holen konnte, da hat man ihn ziemlich schnell an den Galgen gehängt, weil es klar war, dass er zu diesem Papier gar nicht legal hatte kommen können. Also plötzlich entstand viel mehr Sicherheit im Geldverkehr. Das ist ja eine geniale Erfindung, dass ich mit einem Papier das erledige, was sonst ein Transport von irgendwelchen Geldkisten war. Ist der Designreaktor so eine Idee, dass man sagt, wir holen da sozusagen einen Reaktor an neuer Kreativität, wie dieser Medici-Effekt? Das ist natürlich ein hoher Vergleich. ich glaube, es geht schon auch darum, diese Disziplinen, die sonst also sehr separat voneinander funktionieren, zusammenzubringen und auch alle auf die Probe zu stellen, also positiv gemeint, also sich neu ausprobieren zu können. Weil ich denke schon, dass genau in diesen Zwischenbereichen sehr viel Qualität liegt oder in diesen Überlappungen. Wir haben zum Beispiel ein Projekt gehabt im Designreaktor, das wurde entwickelt von den Leuten aus der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation und Produktdesignern. Und da, finde ich, konnte man ganz gut sehen, wie dieses Wechselspiel eigentlich stattfindet. Die Produktdesigner oder ich glaube die Kommunikationsdesigner hatten die Idee, die KMU, also die kleinen mittelständischen Unternehmen in Berlin, durch so eine Art Rundgang zu kommunizieren. Also die waren viel mehr auf diese, wie kann ich die wieder in den Mittelpunkt oder überhaupt in die Präsenz, lokale Produktion und sowas bringen, orientiert, und hatten dann so eine Idee, so einen Rundgang zu machen. Und dann kamen die Produktdesigner dazu und die hatten dann plötzlich die Möglichkeit, das in einem Produkt deutlich zu machen, etwas Sichtbares zu schaffen. Und letztendlich ist ein Konzept entstanden, ein Produkt, das aus Fragmenten, einzelnen Fragmenten besteht. Jedes Fragment wird in einem anderen kleinen mittelständischen Unternehmen gefertigt in Berlin. Und gleichzeitig soll das in einem, also das ist natürlich noch Konzeptphase, in einem Shop verkauft werden, in dem diese kleinen mittelständischen Unternehmen kommuniziert werden. Und ich finde, das ist so ein ganz gutes Beispiel. Das hätte keiner, also nicht der Produktdesigner allein entwickelt und auch nicht der Kommunikationsdesigner. Und da entstehen einfach Wechselwirkungen, die, glaube ich, ja, einfach Synergien, also die eine einzelne Sparte so, glaube ich, gar nicht schaffen würde. Und vielleicht muss man auch dazu sagen, dass das Produkt selbst, wir haben es ja jetzt nicht hier, ist also eine Leuchte oder ein Leuchtensystem aus unterschiedlichsten Lampenschirmen und Sockeln, die aus unterschiedlichsten Materialien hergestellt sind. Das heißt, es ist gar nicht gezwungen, dass jetzt der eine macht das und das und das, sondern das hat dann jeweils auch die Identität. Also ein gedrechselter Holzfuß ist was ganz anderes als ausgelaserte Stahl oder ich weiß nicht, aus einem anderen Metall gemachte Streben. Und die Lampenschirme sind die einen aus Kunststoff, die anderen klassische Lampenschirme. Und diese Leuchte, die jetzt sozusagen auch verschiedene Stile repräsentiert, die kann man also aus den verschiedenen Fragmenten zusammensetzen. Ein Stilmix, den man natürlich jetzt auch extrem ausbauen kann, zu wirklich interessanten, und da nimmt man ja noch den Kunden mit rein, als Prosumer im Grunde genommen, der dann auch mit diesem Stilmix umgehen kann und sich seine eigenen Leuchten herstellen kann. Aus einer, und da gibt es, der Schlüssel ist im Grunde genommen eine Erfindung, die es erlaubt, es ist stromführend, Niedervolt, aber man kann alle Teile miteinander in Verbindung bringen, egal ob auf dem Kopf oder andersrum. Und das ist natürlich dann der Trick, den man dafür findet. Aber diese Leuchte hat so eine komplette Identität mit dem eigentlichen Shop und mit dieser mit dem Konzept. Und das ist interessant, wenn es auch wirklich Hand und Fuß hat. Wenn es nicht nur bei dieser Idee bleibt, sondern wenn das eine mit dem anderen wirklich den Zusammenhang stiftet. Also Sie fanden es hilfreich, mit diesen Praktikern, mit diesen Unternehmern, Entrepreneurs zusammen zu sein? Ja, sehr. Ja. Das Stichwort Medici-Effekt nochmal. Sehen Sie da eine Chance für Berlin? Wir haben doch also unglaubliche Bedingungen und außerdem noch das Internet und Wikipedia und sowas. Also wir müssen noch einen ganz anderen Medici-Effekt auf die Beine stellen. Ja, ich hatte ja vorhin schon mal das Stichwort Verknüpfung genannt und das, was Frau Senk gerade gesagt hat, nämlich Disziplinen miteinander in Verbindung zu bringen. Und wenn wir jetzt mal den Designreaktor aus dem Mittelstand nochmal rausholen und ihn zum Beispiel mit den Instituten der TU oder mit den Fraunhofers in Verbindung bringen und sagen, das, wo ihr da forscht oder das, was ihr dort macht, hat das eigentlich schon mal jemand anders außerhalb dieses Kontextes gesehen? Das sind ja alles Spezialgebiete, aber die Nebeneffekte, also die anderen Aspekte, das Querdurchdenken, das mal von der anderen Seite her betrachten, das passiert viel zu wenig. Und ich glaube, Forschungslandschaft, wenn man wirklich davon spricht, und Kreativwirtschaft, das müsste doch eigentlich davon leben, dass diese Landschaft auch wirklich sozusagen die Spielwiesen hat, ja, und sich das leistet, dass man dort Sachen miteinander in Verbindung bringt. Und da könnte, ist nicht der einzige, aber Design könnte da eben auch einen Joker spielen, im Grunde genommen, nämlich als Verknüpfender. Und die UdK entdeckt sich ja gerade auch etwas selbst. Wir sind ja da auch im Campus Charlottenburg, wo die TU drumherum ist, die außeruniversitären Forschungsinstitute. Und wir glauben, die Ressourcen sind noch gar nicht alle wirklich gelüftet und mal in Verbindung gebracht. Da gäbe es also sehr, sehr viel zu tun. Damit, das heißt jetzt nicht, das ist jetzt kein Lokalpatriotismus, ja, das soll jetzt gar nicht auf Berlin beschränkt sein, aber gerade die Nähe und die Möglichkeit zu kooperieren auf ungewöhnliche Art und Weise, die ist natürlich, also da müssen wir jetzt einfach rangehen. Ja, vielleicht noch zum Schluss eine Überlegung, also Stichwort Entrepreneurship. Ich glaube, Sie können damit was anfangen. Also was könnten Sie sich vorstellen, wie man als, ja, Kunst, kreativer Mensch sich in Richtung Entrepreneurship begibt? Also einerseits, sage ich mal, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir unterrichten ja im Bereich, also unser Format ist ja eigentlich das Projekt. Das heißt, es sind immer 4, 5 Monate Arbeit an einer Idee und die dann sozusagen auf die Welt zu bringen. Bisher ist sozusagen das Manko gewesen, die landen dann irgendwie doch in den Schubladen oder sozusagen in den Dokumentationen der Semester. Und wir wollen einfach versuchen, das weiter zu führen und dort eine Plattform aufzubauen. Da sind wir gerade drin in der Arbeit. Vielleicht ist es ein An-Institut oder etwas anderes, eine Minimalstruktur brauchen wir, denn da muss ja auch oft dann investiert werden, da müssen Experten hinzukommen und das geht sozusagen rein vom Lehrstuhl aus möglicherweise so nicht. Aber bei den Sondierungen, wie macht das denn eigentlich die TU zum Beispiel? Da waren wir gerade vor zwei Wochen, hatten da mehrere Gespräche. Ist zum Beispiel herausgefunden, die haben ja da auch gerade ein Gründerzentrum entwickelt. Und wir haben gedacht, ja okay, die sitzen dann, die haben dann irgendwie ein schönes Gebäude, ein altes Gebäude renoviert mit den Architekten von der TU. Und es ist aber zum Beispiel nur eine kleine Stehküche. Ich denke ja, die Küche gerade ist möglicherweise der wichtigste Ort für so etwas, weil ein Businessplan, der am Küchentisch zumindest skizziert wird oder an der Hobelbank, der sieht ganz anders aus, als wenn man sagt, ich komme jetzt aus einem wissensbasierten Studium, habe trainiert, habe eigentlich keine Projekterfahrung und muss jetzt gründen und muss mir jetzt irgendwas aus den Haaren ziehen, wie ich mich denn jetzt gründe. Das heißt also, bei uns in der UdK gibt es natürlich viel mehr Erfahrung in dem, etwas zu unternehmen, etwas anzustellen. Auch wenn es sicherlich nicht mit BWL-Wissen in Verbindung gebracht worden ist, aber doch sozusagen die kriminelle Energie an der Welt zu drehen und da etwas reinzubringen, die ist auf jeden Fall da und die üben wir auch oder sozusagen die provozieren wir auch. Und wenn man sich jetzt vorstellt, daraus möglicherweise auch eine gemeinsame Gründungswerkstatt zu machen, wo einfach ein anderes Milieu noch da ist, wo andere Bedingungen herrschen, wo man bei dem anderen abgucken kann, der nicht abgeschottet ist, wo da auch ganz andere Gespräche laufen und wo man sagt, es gibt die verschiedensten Formate. Sie hatten ja gerade von der Patentverwertung gesprochen. Auch die liegt, glaube ich, sozusagen im offiziellen Bereich, IPAL, liegt die sicherlich auch etwas im Argen, weil auch dort ist ja zum Beispiel kein Consumer-Bereich mit integriert. Wenn man sich jetzt vorstellt, dies wirklich breiter aufzustellen, mehrere Disziplinen zusammenzubringen und dann, es können ja Start-ups sein, es können aber auch sich noch ganz andere Verwertungen entwickeln. Also wir nennen das im Moment multiple Verwertungen. Der Designreaktor ist ja gerade auch relativ gehypt. Wir hoffen, dass es nicht irgendwie zu einer großen Blase wird und platzt. Aber allein die Effekte, die schon entstanden sind, nur über die Kommunikation. Und das, was man damit dann anstellen kann, sind ja auch nochmal, sind ja nicht nur Nebeneffekte, sondern das sind alles Verwertungen, die wir interessant finden und denen wir nachgehen wollen. Und die wir natürlich, ich sag mal so, einerseits ist es ein exemplarisches Projekt, andererseits versuchen wir natürlich da auch Modelle zu entwickeln, ob sich daraus Formate ergeben können, die man dann weiter verfolgen kann. So ich sehe da auch noch mal einen anderen Part vielleicht, also diese Sache natürlich auf jeden Fall, aber wenn man sagt, Entrepreneurship eher auch als Unternehmung, also im Sinne der Ideenentwicklung für eine Unternehmung, da sehe ich natürlich ganz große Parallelen zum Design oder dem, was jetzt da auch im Designreaktor passiert ist, dass man einfach, also nicht wartet, bis irgendjemand sagt, ich bräuchte jetzt mal das und das, sondern wirklich eher von der Idee oder Potenziale zu entwickeln, zu entdecken und die aufzuzeigen und die quasi in auch ein greifbares Format oder etwas in ein Format zu bringen, das etwas mit der Welt zu tun hat. Ich glaube, das ist ein ganz großes Potenzial, was ja auch unter Design Thinking und solche Sachen diskutiert wird. Da, glaube ich, gibt es eine sehr große Parallele, ob der Designer jetzt wirklich derjenige ist, der auch tatsächlich so ein Unternehmen über die Jahre hinweg führt, das weiß ich nicht. Also das hattest du vielleicht gerade eher so ein bisschen stärker angesprochen. Aber ich glaube, das ist eine Qualität, wo ganz, ganz viel... Vielleicht ist der Designer auch jemand, der diese Potenziale entdeckt und dann jemanden, zum Beispiel einem Unternehmen gibt oder einem, der es durchführen will und so weiter. Also Formate finden, wie das funktioniert. Sie haben gesagt, in der Küche... Es gibt beim MIT in Boston einen Professor, der gilt so als Innovationspapst, Eric Van Hippel, und der sagt Kaffeemaschine. Mhm. Also das Informalität ist wichtig, nicht formale Kongresse oder sowas, Informalität. Und an der Kaffeemaschine ist möglich zu sagen, du, ich habe da ein Problem, hast du eine Idee, wie ich da weitermachen kann? Mhm. Und er sagt, du ruf mal den an, vielleicht weiß er das. Also da entsteht wirklich eine kreative Situation, die weiterhilft. Das ist ja spannend, diese Formate. Ich habe auch das Gefühl, dass Ihre Studenten unternehmerischer sind als die in den klassischen Universitäten, wie etwa bei uns. Im Moment ändert sich es vielleicht. Woher kommt das? Ist das diese berufliche Unsicherheit, die sie notwendigerweise unternehmerisch macht? Oder wählen die schon das Fach, weil sie von irgendwie von Natur her oder ihren Interessen her unternehmerischer sind? Also mir fällt dazu auch an dieser Begriff Autorenschaft, also der ein Stück, der ja stärker im Design oder nochmal viel, viel stärker auch in den Künsten präsent ist. Und das heißt einfach eine Position zu beziehen oder eine eigene Perspektive auf die Welt oder die Gesellschaft zu entwickeln. Und ich glaube, das ist in unserer Disziplin von vornherein erlaubt oder gewünscht oder gefordert. Und das dann wiederum in einem ökonomischen Zusammenhang fruchtbar werden zu lassen, ich glaube, das ist genau so ein Punkt, wo diese interessanten Überlappungen stattfinden. Vielleicht noch zum Abschluss. Irgendwo, was können wir konkret machen, um uns um die Kaffeemaschine stellen und versuchen, was Gemeinsames auszuhacken? Was wäre so Ihr Wunsch an Ökonomen, die vielleicht nicht nur Buchhaltung im Kopf haben, sondern so ein bisschen, wie können wir ein Stück weit bessere Ökonomie, wie können wir die besseren Produkte machen, die lebenstüchtigeren Produkte oder die, die näher an den Leuten sind und nicht die man aus ihnen herauskitzelt, damit man ein bisschen größeren Umsatz bekommt? Mhm. Wäre das so ein Anliegen, dass Sie sagen, so jemanden oder solche Entrepreneurs bräuchte man als Partner? Da sind wir doch gleich wieder am Anfang des Gesprächs. Da hatten wir eigentlich auch über den Designer und den Unternehmer gesprochen, ja, die sich nur ganz selten wirklich in einer Person wiederfinden. Ja. Und arbeitszeitig anfängt. Ja. Ich bin gar nicht, also der Begriff Arbeitsteilung heißt ja ungefähr, du hast den Part und ich habe den Part, okay, und wir haben nichts miteinander zu tun. Ich glaube, also ich würde Ihnen, da gibt es sehr, sehr große Überlappungsstellen, ja, ja, und die Synergien daraus, die sind ja die wichtigen. Und ich glaube, dass das ist sicherlich für viele Designer sehr interessant und auch sehr offen, gleichzeitig auch für die Unternehmer. Das, was ja im Designbereich fehlt, auch zum Beispiel in Berlin, es gibt ja wirklich sehr wenige Designunternehmer. Und wenn man sich die Bundesrepublik jetzt anguckt, sagen wir mal als Markt oder als Markt, der etwas erzeugt, dann gibt es ganz, ganz wenig Unternehmen, die für sich in Anspruch nehmen können, wirklich sozusagen mit Design wirkliche Fortschritte zu machen. Es gibt natürlich sozusagen die klassischen designbasierten Unternehmen, die aber eigentlich eher fast die Klassiker sind, aber junge Start-ups und Verlage, sag ich mal so, in dem Sinne, die Designer mit ins Boot holen und mit denen neue Produkte entwickeln, das ist hier in Deutschland noch sehr, sehr unterentwickelt. Also das, was dort eigentlich fehlt, ist ein Unternehmertum, was sehr kreativ ist, aber eben auch gleichzeitig dieses komplexe Kulturverständnis mit hat, denn nicht alles lässt sich irgendwie verkaufen. Das ist halt so eine sehr sensible Angelegenheit, wie man Produkte positioniert, mit welcher Geschwindigkeit man sie überhaupt auf den Markt bringt, wie man sie dann weiterentwickelt. Also sind das dann so Senkrechtstarter, die gibt es eben auch, die dann aber relativ schnell verglühen, weil sie unter einem großen Verschleiß auch liegen von dem Branding. Oder sind es sozusagen sich langsam entwickelnde Produkte? Da braucht es, glaube ich, auch für jedes Konzept nochmal wieder eigene Formate. Kreatives Unternehmertum, könnten Sie sich vorstellen, selber ein Unternehmen zu gründen mit den Voraussetzungen, die Sie aus dem Ihrem Bereich Design und Hochschule der Künste mitbringen? Also ich könnte mir nicht vorstellen, ein Unternehmen mit einem Produkt zu gründen. Aber ich bin ja ein Unternehmen. Ich habe schon gegründet. Das war die richtige Antwort. Das gucken wir uns gleich noch an. Jetzt machen wir eine Pause. Ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Ganz herzlichen Dank.